Im Sommer 1979 in New York saß ein 15-jähriger Junge in seinem Zimmer und lauschte einer Stimme, die aus dem Radio zu ihm sprach. Talking Heads have a new album. It's called Fear of Music. Es war die Stimme von David Byrne, dem Sänger der Band Talking Heads. Und wer war der 15-jährige Junge in seinem Zimmer in New York? So of course the boy is me and I found that by choosing this music. Ja klar, der Junge bin ich und als ich mich mit 46 Jahren entschieden habe, über diese Musik zu schreiben, da war das auch die Entscheidung für ein autobiografisches Thema. Jonathan Lethem heißt der Junge von damals, inzwischen ist er 50 und einer der meistgefeierten Autoren seiner Generation. Und ein Kind der Popmusik. So verarbeitet Lethem in seinem Roman Festung der Einsamkeit die Lebensgeschichte des Soul-Sängers Marvin Gaye. Jetzt also die Talking Heads. I even wrote the book understanding that there was something peculiar or perverse about my. Ich schrieb das Buch in dem Bewusstsein, dass es da etwas Seltsames oder Perverses gab an meiner Beschäftigung mit mir selbst an diesem speziellen Kreuzweg meines Lebens mit 14, 15 Jahren. Meine Mutter war gerade gestorben, ich stand vor dem Problem, ein weißer Junge in Brooklyn zu sein, zu einer Zeit, als hier vor allem Schwarze lebten. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut, nicht auf der Straße und nicht in der Schule. Es war aufregend, aber auch erschreckend, denn ich spürte, dass die Straßen nicht für mich gedacht waren, die Stadt war nicht für mich gemacht, so fühlte ich mich zu dieser Zeit und begann das zu akzeptieren. So wurde ich zu einem nervösen Außenseiter, fremd in der eigenen Haut, fremd in der eigenen Community. So I was a nervous outsider in my own skin, in my own community. Der Teenager aus einem linken intellektuellen Haus denkt sich Geschichten aus. Er malt und zeichnet Comicbücher. Er sucht nach Auswegen aus seinem Dilemma als weißer Junge im schwarzen Brooklyn der späten 70er. Talking Heads, here they are. Almost. Die Talking Heads waren das perfekte Sinnbild für mein Problem, unbeholfen, peinlich, neurotisch und weiß. Und sie gehen ironisch damit um. Sie wissen, dass sie irgendwie komisch sind und ein bisschen uncool. Sie haben ein großes Faible für Disco und Funk und sie sagen, wir können das auch. Wir sehen vielleicht seltsam aus auf dem Dancefloor, aber wir machen das mit einer solchen Intensität, dass ihr bald aufhören werdet zu lachen und so tanzen wollt wie wir. Stop laughing and you'll say, oh, I want to dance like that. Jonathan Lethems Buch hat eine klare Gliederung. Er widmet jedem Song ein Kapitel in der Reihenfolge der Langspielplatte. Unterbrochen wird diese Chronologie durch Kapitel, die eine Frage stellen. Ist Fear of Music eine New York-Platte? Antwort: Die Talking Heads waren die definitive New York-Rockband. Oder Manhattan-Band, wenn man die äußeren Bezirke an die Ramones abtritt. Nächste Frage: Ist Fear of Music eine Paranoia-Platte? Antwort: Teils, teils. Es könnte der Eindruck entstehen, als hätten sie Paranoia bloß als eine zeitweilige Laune oder Stilrichtung ausprobiert. Als Legitimation dafür, dass sie ihre Frisur nun schon so oft geändert haben. Sag mal, sehe ich mit dieser Frisur nicht paranoid aus? Für solche Sätze möchte man Jonathan Lethem die Füße küssen. Der Star-Autor hat ein Fanbuch geschrieben. Popmusik wird ja erst durch diejenigen zu Popmusik, die Popmusik hören, aufnehmen und sich aneignen, mitunter auch gegen die Gebrauchsanweisung. Das hat Jonathan Lethem mit Fear of Music getan. Am Ende informiert er noch über den aktuellen Beziehungsstatus. Wir sind Ex-Freunde, das Album und ich.